WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind wieder da, wir sind live da und ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talk-Woche. Die beginnt immer montags mit einer freien Themennacht, so auch heute. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist eine Anruferin und sie heißt Angelika und ist 56. Guten Morgen, Angelika. Guten Morgen, Domian. Weswegen rufst du an, Angelika? Alkohol. Alkohol? Ja. Das heißt, du bist Alkoholikerin? Nein, nein. Ich habe meinen Sohn verloren durch Alkohol. Wann hast du ihn verloren? Den habe ich heute beerdigen müssen. Du hast ihn heute beerdigen müssen? Ja. Wie alt ist er geworden? 36. Und er war schwerer Alkoholiker? Ja, am Anfang nicht so sehr. Aber das hat sich dann gesteigert. Er ist am Alkohol, an den Folgen des Alkohols gestorben? Ja, multiples Organversagen. Erzähl mal ein wenig, wie so die letzten Wochen verlaufen sind. Na, es ist schwierig zu sagen. Das hat sich so über die Zeit quasi immer mehr verschlechtert. Mhm. 36 Jahre alt, wie viele Jahre seines Lebens war er Alkoholiker? Ja, 16. Mhm. 16 Jahre. Wie hat er sonst gelebt? Er war alkoholabhängig. Was hat er gearbeitet zum Beispiel? Nein, in der letzten Zeit konnte er gar nichts mehr arbeiten. Und vorher? Vorher, ja, das waren immer nur so Gelegenheitsjobs, die er hatte. Ja. Wann wurde dir denn klar und durch was, dass er abhängig ist? Weißt du, Domian, wenn man auf einer Entfernung wohnt, kannst du das auch gar nicht so kontrollieren. Wie weit entfernt wohntet ihr denn auseinander? So 300 Kilometer. Ah ja, das ist weit. Ja. Und man kann das auch nicht, dann hat man auch keinen Einblick mehr so da drauf. Ne? Man hört es dann immer nur, wenn man telefoniert. Ne? Aber irgendwann muss der Zeitpunkt ja gekommen sein, wo bei dir auch die Alarmglocken schrillten. Die sind schon länger, haben die geschrillt, ja, natürlich. Und ich habe auch immer probiert, dass er eine Therapie macht. Nur das Problem ist halt, es wird immer ein Entzug gemacht über eine Woche. Und ja, im Grunde werden sie dann im Regen stehen gelassen. Kann man sagen, weil man muss dann erst wieder neue Anträge stellen. Und übergangsweise müssen sie dann wieder nach Hause. Das ist alles ein Kostenfaktor. Und ja, in der Zeit werden sie natürlich meistens wieder rückfällig. Ne? Wie viel Entzüge hat er gemacht? Oh, Domian. Also es waren schon eine Menge. Aber eine Zahl kann ich dir nicht sagen. Also jetzt direkt, aber es waren schon jede Menge. Ja. In seinen Hochzeiten, was und wie viel hat er getrunken? Also die letzten 3 Monate, ja, wie gesagt, wir haben da keinen Überblick drüber, aber was ich so mitbekommen habe, hat er nur noch Wodka und solche Sachen getrunken. Also wirklich diese ganz harten Sachen. Ja. Und in welcher Menge? Weißt du gar nicht das genau? Weiß ich nicht, nein. Wie war denn das jetzt in den letzten Wochen? Ihr wohnt immer noch 300 Kilometer auseinander. Ja. Bist du dann dorthin gefahren, wo er wohnt? Ist er in deinen Ort gekommen? Ja, er war noch mal hier zu Hause. Und ja, ich hatte aber auch da schon das Gefühl, dass es so eine Art Abschied war. Ich denke, der hat schon irgendwie gewusst, dass er sehr krank ist. Nur er hat uns das nie so gesagt und auch nie so gezeigt. Ne? Das heißt, die Nachricht, dass er verstorben ist, kam dann in gewissem Sinne doch überraschend für dich. Ja, ja. Wer hat angerufen? Die Polizei. Warum die Polizei? Ja, weil er gefunden worden ist in der Wohnung. Hm. Er lebt alleine. Ja. Hm. Er lag? Du wolltest gerade sagen, er lag? Naja, er ist eingeschlafen. Hm. Er hat einfach nicht mehr aufgewacht. Hm. Wie sah denn sein Umfeld aus? Hatte er Freunde? Eine Freundin? Er hatte mal eine, ja, aber die ist leider auch verstorben. Und ich glaube auch, das war der Auslöser, wo er dann exzessiv getrunken hat. Wie oft habt ihr euch denn besucht? Nicht so häufig, weil ich selber kam mit der Situation überhaupt nicht klar. Was heißt denn nicht so häufig? So 1, 2, 3, 4 Mal im Jahr? Ja, das kommt hin. Ja, wie viel Mal? Einmal oder viermal? Na, so 4, 5 Mal. Ja. Kam er dann eher zu dir oder bist du zu ihm gefahren? Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Ja. Und wenn ihr dann zusammen wart, wenn er zum Beispiel bei dir war, hat er in deiner Anwesenheit dann auch getrunken? Er hat sich sehr zurückgehalten. Sehr. Ja. Also wirklich in Maßen. Mhm. Das hat er, glaube ich, immer so ein bisschen heimlich gemacht. Habt ihr beiden denn mal ein ganz offenes Gespräch geführt, wie ernst die Lage ist? Nee. Man kam auch gar nicht an den Rand um ihn an. Er hat das irgendwie auch immer vor mir so ein bisschen verbergen wollen. Aber wenn du ihn angesprochen hast, wie hat er denn dann reagiert? Na, er hat dann gesagt halt, er wüsste seine Situation und ich soll mir keine Sorgen machen. Mhm. Er kriegt das wieder hin. Lebt sein Vater auch noch? Ja, der lebt auch noch. Seid ihr zusammen noch? Ja. Ja. Also habt ihr auch heute euren Sohn beerdigt? Ja. Wie war die Beerdigung? Schrecklich, schrecklich. Das ist fast so, wenn das eigene Kind vor einem geht, das ist immer eine ganz furchtbare. Ist er das einzige Kind? Er hat noch eine Schwester. Mhm. Ja, ich wollte auch nur noch mal deswegen anrufen und auch Leute warnen. Und viele sehen das immer so easy mit dem Alkohol, ne? Naja, ich glaube... Viele verkennen auch die Lage, in die sie dann reinrutschen, ne? Mhm. Oder reinrutschen können. Machst du dir in irgendeiner Form einen Vorwurf? Na, so ein bisschen schon, ja, klar. Wie lautet der Vorwurf? Vielleicht nicht genug getan zu haben. Aber das ist ja immer die große Frage. Was hätte man tun können? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe in den sehr, sehr vielen Gesprächen hier in der Sendung mit Angehörigen von Alkoholikern gelernt, dass man eigentlich als Angehöriger nichts tun kann, wenn der Betroffene selbst nicht wirklich sich entscheidet. Ja. Ja. Ja, aber trotzdem bleibt immer so. Natürlich, ja, natürlich. Ja. Gerade als Eltern. Ne? Wie sprecht ihr beiden darüber? Was sagt dein Mann dazu? Ja, das ist so ein bisschen verzwickt. Also viel reden können wir im Moment nicht so darüber. Warum? Es ist halt schwierig. Warum ist es schwierig? Ja, im Moment noch. Also ich kann im Moment noch nicht so darüber reden. Weil der Schock auch noch so da ist. Ja, ja. Das ist noch zu frisch und ja. Waren denn überhaupt viele Leute auf der Beerdigung heute? Also wir wollten, dass das nicht so groß wird. So im kleinsten Rahmen, aber es waren noch recht viele Leute da drin. Mhm. Ja, ich meinte es deshalb, weil ich dachte, dass er gar nicht mehr so ein großes Umfeld hat und da, wo er gewohnt hat, vielleicht gar nicht mehr so viele Bekannte hat und Freunde. Doch, doch. Doch, das schon. Das schon, ja. Ja. Ja. Jetzt ist der Tag der Beerdigung. Das ist ein furchtbarer Tag. Ja. Wenn man dann abends nach Hause kommt und man gar nicht realisiert, was ist da heute passiert. Ja. War das eine Erdbestattung oder wird er verbrannt? Das ist eine Erdbestattung. Mhm. Du sagst, dass du gar nicht so mit deinem Mann reden kannst. Hast du denn sonst jemanden mit deiner Tochter? Geht das? Ja, doch. Das schon? Ja, das geht schon. Mhm. Aber es braucht auch bei mir halt auch ein bisschen Zeit, dass ich mich dann wieder öffnen kann und auch wieder drüber reden kann. Ne? Mhm. Das ist alles noch so nah. Der Schmerz ist noch zu groß, Domian. Mhm, ne? Das glaube ich. Ja, der Schmerz ist groß und der Schmerz wird auch noch lange da sein. Ja. Mhm. Ja, da habe ich so ein bisschen Angst auch vor eigentlich, ne? Dass ich das nicht so auf die Reihe kriege. Mhm. Deswegen fragte ich gerade, mit wem du dich so dauerhaft austauschen kannst. Ich glaube, manchmal kann die Familie das gar nicht leisten. Mhm. Und wenn du nicht einen ständigen Begleiter hast im Umfeld, in deinem Umfeld, wäre es vielleicht angebracht, dass du dir für eine gewisse Zeit eine professionelle Hilfe suchst. Ja. Oder in eine Trauergruppe gehst. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Mhm. Verwaiste Eltern, ne? Zum Beispiel, es gibt viele Angebote. Ja. Wir können gleich mal einige Sachen für dich raussuchen. Ja. Und es dir mitteilen. Das wäre nett, ja. Also Angelika, mir tut es sehr leid, dass du deinen Sohn verloren hast. Das ist eine unbeschreibliche Tragödie. Ja, danke, Domian. Und der Schmerz, in dem du jetzt steckst, den kann man nicht beschreiben. Das ist mir schon klar. Ja. Aber jetzt ist es wichtig, dass du für die nächsten Wochen und Monaten nicht gefangen oder gelähmt bist oder wirst von dem Schmerz. Ja. Deshalb werden wir uns jetzt mal ein bisschen schlau machen für dich. Und das heißt, mein Psychologe, der Jürgen, ruft dich gleich zurück. Ja. Wird dir einige Sachen in die Hand geben, an die du dich dann in den nächsten Tagen wenden kannst. Das ist nett, Domian. Danke dir. Von Herzen alles Gute und viel Kraft. Danke, Domian. Sehr gerne. Wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. Hier ist Martina. Und Martina ist 44. Hallo, Martina. Hallo, Jürgen. Hallo Martina. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe auch an wegen meinem Sohn. Mhm. Ich möchte erstmal meiner Vorrednerin ganz viel Kraft und ganz viel Energie wünschen. Das ist ja nett. Positive Energie. Mhm. Ich habe heute was erlebt mit meinem Sohn. Wir wohnen in einem Haus. Ja. Also in einem Mehrfamilienhaus. Wie alt ist der Sohn denn? 19. 19, okay. 19, ganz genau. Der kam heute Mittag hier hoch, so kurz nach eins, und klopft aber mehr an der Tür. Und immer wenn es klopft, weiß ich, das ist mein Sohn, dann mache ich auf. Dann kommt er hier rein und fängt auf einmal an zu heulen, Mama, ich bin total im Arsch. Okay. Ich wusste jetzt erstmal gar nicht, was los ist. Da sag ich, Mama, die Polizei ist unten, Durchsuchungsbeschluss, hielt er mir sofort vor der Nase. Ja, ich sah und? Ja, aber ich habe unten doch Haschisch. Mhm. Okay. Dann braucht er einen Zeugen. Wen braucht man für einen Durchsuchungsbeschluss? Einen Zeugen aus dem Haus, der dann dabei ist, dass die Polizei nicht irgendwas zerstört oder kaputt macht. Mhm. Dann hat er natürlich nicht genommen. Ich bin dann mit runtergekommen und okay, alles klar. So, dann hat die Polizei alles durchsucht und hat 160 Tütchen gefunden, ein Gramm. Oh. Mit Marihuana. Wo hat er die versteckt? Hat die gar nicht groß versteckt gehabt. Er hat die einfach so kreuz und quer im Schrank gehabt. Mhm. Und ich muss dazu sagen, Asche war mein Haupt, als seine Mutter. Ich wusste, dass der Marihuana konsumiert, seit er 15 ist, aber ich wusste nicht, dass er damit handelt. Mhm. Und so 160 Päckchen gefunden, und das ist natürlich ein Drama. Ein Drama, das wäre noch klein ausgedrückt, ja. Haben die ihn gleich mitgenommen? Die haben ihn mitgenommen, ganz genau 160 Tütchen a 1 Gramm. Aber diese 160 Tütchen sind ja auch nicht ein pures Gramm Marihuana, sind ja auch gestrickt, ist ja ganz klar. Hm. Jetzt kommt aber das nächste Problem. Ja. Er hat in seinem Tiefkühlfach 1 Kilogramm Amphetamin gehabt, das gehörte ihm aber gar nicht. 1 Kilogramm. 1 Kilogramm Amphetamin, so. Aber das was? Gehörte ihm nicht und das weiß ich ganz genau, dass ihm das nicht gehört. Na gut, aber das ist ja, egal ob es ihm gehört, es ist in seiner Wohnung. Insofern. Es ist in seiner Wohnung gefunden worden, in seinem Tiefkühlfach, in seiner Küche, in seinem Kühlschrank. Und er wusste davon, dass das da gelagert wird. Er wusste es und das war auch sein großes Problem. Haben die denn noch was gefunden? Nein. Nee. Ich meinte gerade übrigens nicht, ob die 160 Päckchen mitgenommen haben, das ist ja klar. Haben sie ihn auch gleich mitgenommen? Ihn auch, na klar. Ja. Er ist auch mitgegangen und die haben dann zu ihm gesagt, also wenn er jetzt ganz klipp und klar auspacken würde, wem was gehört, wäre auch alles in Ordnung. Wäre alles in Ordnung? Wäre alles soweit in Ordnung. Mhm. Das wundert mich sehr. Moment, dann hat er gesagt, er kann nicht sagen, wem dieses Amphetamin gehört. Weil wenn er jetzt sagen würde, wem das gehört, würde ich irgendwann eine Kugel im Kopf haben. Mhm. Das hat er zu dir gesagt oder zu den Polizisten? Das hat er zu der Polizei gesagt. Mhm. Und dann hat die Polizei ihm wohl zugeredet. Er hat dann auch irgendwann eine Aussage gemacht. Also er wurde mitgenommen, die ganzen Drogen auch. Mhm. Ganz normal, sein Handy gleich mit weg. Ja, er hat eine Aussage gemacht, aber er hat nicht den Namen des Eigentümers genannt. Das weiß ich nicht. Ach so, das weißt du nicht. Ich habe dann gefragt, ob ich mitfahren darf. Mhm. Hat die Polizei gesagt, nein, ich könnte hinterherfahren. Das habe ich dann auch getan. Mhm. Mein Sohn wollte mich bei der Aussage nicht dort bei haben. Mhm. Und mein Sohn ist dann wieder rausgekommen. Wie er ist rausgekommen? Das heißt, er sitzt nicht in Untersuchungshaft. Wo ist er denn jetzt? Er ist jetzt in seiner Wohnung. Ich bin in meiner Wohnung, aber... Habt ihr denn ihr beide danach unter vier Augen über all das schon gesprochen? Wir haben darüber gesprochen und er hat nur zu mir gesagt... Mama, wir sind jetzt hier alle in Gefahr. Ja, aber hast du ihn vielleicht auch mal ein bisschen strenger angesprochen? Hab ich. Aber ich meine, er hat ja massiv jetzt Scheiße gebaut. Er hat dich jetzt mit da reingezogen. Gibt es eine Erklärung seinerseits? Nein, er hat mir keine Erklärung gegeben. Ich habe ihm auch gesagt, ich sage, Moment, wir können hier alle nicht so leben, weil hier lebt auch noch seine jüngere Schwester mit mir. Wie alt ist sie? Die ist 18 und er hat auch gesagt, also wir sind jetzt hier alle in Gefahr. Was hat er denn bislang gearbeitet? Er hat eine Ausbildung gemacht als Anstellungskaufmann. Mhm. Ist momentan arbeitslos. Mhm. Lebst du mit dem Vater des Sohns noch zusammen? Nein, der ist überhaupt gar nicht präsent gewesen. Der war nur präsent, bis ich mit dem Jungen im vierten Monat schwanger war. Okay, der ist also nicht da. Dein Sohn hat dir nicht erzählt, was er bei der Polizei ausgesagt hat? Er hat mir nicht gesagt, was er ausgesagt hat, aber ich weiß, wem diese Amphetamine gehören. Ach, du weißt es? Woher ja. weißt du das? Weil ich diesen Menschen kenne, dem das gehört. Das beantwortet nicht meine Frage, dass du weißt, von wem die Amphetamine sind, weil du den kennst. Du kennst diesen Menschen. Woher weißt du, dass dieser Mensch, den du kennst, diese Amphetamine dort bunkert? Moment, jetzt muss ich überlegen, wer mit 2015, Februar, der war im Sommer 2014 bei meinem Sohn in der Wohnung. Ich habe den dort nur ganz kurz gesehen. Ich war kurz bei meinem Sohn in der Wohnung, habe diesen Menschen dort gesehen und habe meinen Sohn dann hinterher aus der Wohnung rausgeholt und habe gesagt, tu mir einen Gefallen, sag mir, wer ist das? Und was hat der Sohn geantwortet? Dann hat mein Sohn gesagt, das ist ein Kumpel aus meiner Schule. Dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, tu mir einen Gefallen, ich bin keine Annemarie von der Weide. Ich bin 18 Mal chemisch gereinigt. Das ist irgendwie ein Terrorist oder sonst was. Also das ist irgendwie was ganz Verbotenes, was okay. ganz Kriminelles. Der ist dir sehr übel aufgefallen und du hast ganz genau. und du hast die starke Vermutung, dass er es ist. Du kannst es ja nicht beweisen. Nein, aber ich habe den dann noch in der Wohnung von meinem Sohn mit Kokain erwischt. Da war mein Sohn nicht in der Wohnung. Hast du denn deinen Sohn jetzt nochmal darauf angesprochen, heute, ob das der ist? Aber mein Sohn sagt nichts aus Angst. Aus Angst. Aus Angst. Mein Sohn sagt einfach nicht, was Sache ist, aus Angst, dass ihm was passiert oder halt mir oder seiner Schwester. Mhm. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Also ich habe auch mit der Polizei gesprochen. Ich sag, mein Sohn hat ja auch Andeutungen gemacht. Mhm. Und dann hat der Polizist zu mir gesagt, Frau Pünktchen, aus Andeutung ist noch nicht mal in 50 Jahren jemand was passiert. Ich sag ganz ehrlich, wir haben schon oft gehört, es sind Leute angezeigt worden, da ist was passiert. Ja, klar. Vorher natürlich, schon. Natürlich hat man Angst. Natürlich habe ich Angst. Ich habe hier noch eine Mädel von 18 Jahren. Verstehe ich. Ich wär in deiner Situation auch sehr beunruhigt, Jess Martina. Mir fallen gerade zwei Sachen ein. Also zum einen fände ich es sehr gut und sehr richtig, wenn ihr einen Anwalt an eure Seite bekommt. Auf jeden Fall. Den müssen wir haben. So, und Stichwort Angst und Schutz und so weiter, da rate ich dir sehr, sehr dringend, sofort morgen Kontakt mit dem Weißen Ring aufzunehmen. Ja. Ja. Wir werden dir gleich die Kontaktdaten geben. Ja. Da bist du mit Fachleuten konfrontiert, die solche Fälle genau kennen und die können dir sehr professionellen Rat geben, wie du dich und wie ihr euch verhalten sollt. Ja, ich weiß ja auch den Namen und alles, ja, von diesen Menschen. Ja, okay, das mag ja sein. Möchte ich jetzt hier im Fernsehen nicht sagen, aber das würde ich, oder im Radio. Das würde ich dir auch dringend raten, das nicht zu tun. Ja. Damit würdest Mach du jetzt. Ich auch nicht. Ja. Nein. Gut, Martina, dann Folgendes. Du legst bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal zurück. Du kriegst die ganzen Info-Nummern von uns. Und dann kannst du dich morgen weiter erkundigen. Finde ich ganz, ganz lieb von dir und super Sendung, ja. Ich danke dir sehr herzlich und ich hoffe sehr, sehr, dass ihr da unbeschadet rauskommt und dann so mit einem blauen Auge, damit er natürlich auch... Vielleicht brauchen auch solche Jugendlichen nicht nur ein blaues Auge, sondern auch mal einen Tritt in den Popo. Natürlich. Ich ganz ehrlich. Ja, das sehe ich auch so. Ist einfach so. Also manchen Leuten kann man mit einem blauen Auge nicht helfen. Ja, genau. Liebe Martina, trotzdem euch viel Glück und alles Gute. Du legst auf und wir melden uns gleich. Vielen, vielen lieben Dank, Jürgen, und schöne Sendung. Dankeschön. Tschüss, Martina. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, heute war ich völlig entsetzt, als ich in der Zeitung, in einer großen Online-Zeitung, ein Video sah von einem Hassprediger, einem muslimischen Hassprediger in Berlin. Ich kenne den Namen von diesem Menschen nicht, den muss man auch nicht kennen, aber der hat in einer prominenten Moschee in Berlin-Neukölln eine unfassbare diffamierende Rede auf und über Frauen gehalten. Das fand ich so empörend und bin wirklich entsetzt, dass das in Deutschland möglich ist. Und dass die Moschee in Berlin-Neukölln überhaupt so jemanden einlädt, der solche, also ich will nicht Hasstiraden sagen, aber in einer Art und Weise über Frauen gesprochen hat, dass man sich vorkommt, man lebt im Mittelalter. Vielleicht hat das jemand von euch auch gesehen oder gelesen und wir können darüber auch noch sprechen. So, hier ist Vera. Vera ist 35. Hallo Vera. Hi. Und da ist bei dir noch ein Mensch namens Saar. Ganz genau. Was ist das für ein Name, Saar? Ja, Abstammung Indisch. Ah, Indisch. Und sicher ein männlicher Name. Richtig. Und der Saar ist 40. Hallo. Richtig, hallo. Hallo Saar, wir können zu dritt sprechen, das ist gut, das freut mich. Ja. Ihr beiden, weswegen meldet ihr euch? Ja, ich hätte gerne einen Dreier. Du hättest gerne einen Dreier. Mit meinem Mann, ja. Ja. Und wer ist denn, soll der Dritte sein? Wissen wir ja noch nicht. Doch, wissen wir schon, aber den zu finden ist so schwer. Ich habe nicht verstanden, ihr wisst es schon, aber es ist so schwer, daran zu kommen, oder wie? Richtig, also wir sind mehrere Portale durchgegangen. Ja. Wir haben uns auch chatweise irgendwie engagiert, aber irgendwie... Gut, aber so ein ausgefallener Wunsch ist das ja nur auch nicht. Das muss doch schnell zu arrangieren sein. Ja, aber die Grundfrage, wollt ihr es denn beide? Sarah, willst du es auch? Definitiv. Ja, lass sie nochmal antworten. Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Ich bin diejenige, die jetzt dazu engagiert ist. Soll es sein? Er war derjenige, der mich immer dazu geleitet hat, und wir sprechen hier von 10 Jahren. Ich bin 17 Jahre mit meinem Mann zusammen. Ah. Und 10 Jahre quasi terrorisiert er mich damit. Und ich bin heute an den Punkt gekommen, wo ich sage, ja. Ach so. Ach so, er will das schon so lange? Er will das schon so mega lange. Frage an Saar. Erstmal die Frage, wer soll der Dritte sein? Ein Mann oder eine Frau? Ehrlich gesagt, ein Mann. Ein Mann. So, warum möchtest du gerne einen Dreier haben? Einfach aus dem Grunde, ich weiß, also sexuellmäßig haben wir ja super miteinander. Mhm. Es ist ja wirklich keine Frage. Ne? Es ist diese vollste Befriedigung, Gegenseitigkeit. Aber halt eben einmal den Horizont hinaus mal erleben mit der Person, mit der man 17 Jahre ist, mal was ganz Neues mal zu erleben. Einmal, auch sei es nur einen kleinen Hauch. Weil ich so gut bin. Was ist denn deine Fantasie, Sarah? Was soll denn da bei dem Dreier passieren? Also, guck mal, die Frage geht an mich. Nee, die Frage geht an den Saar zunächst. Nee. Ich hatte sie zunächst jetzt an Saar gestellt. Okay. Wir beide reden gleich weiter, Vera. Ja. Was passieren soll? Ich meine, klar, der Abschluss ist ja bei jedem, ist ja wohl klar, was da passiert. Aber halt eben, es sollen jetzt keine du weißt schon, was ich meine. Es soll irgendwas Fantasievolles sein. Ich stelle mir da jetzt auch jetzt nichts was Großes vor oder so, aber halt eben sie mit 4 Händen statt mit 2 Händen zu berühren. Und den Rest kannst du dir einfach vorstellen. Ja, also ihr wollt das dann richtig zu dritt machen? Das ist nicht so eine Nummer, wo du gerne zugucken möchtest, wie ein anderer Mann mit deiner Frau schläft. Nein, das nicht. Nein, aktiv mit dabei. Natürlich. Warum soll es ein Mann sein und keine Frau? Ich hätte auch gerne eine Frau, aber er sagt no. Ja, ich frage den Saar, warum? Ich denke mal, da sollte sich die Frau auch wie eine Frau dann in diesem Moment fühlen. Ja, aber ich frage dich, Saar, warum ein Mann? Das kann ich dir jetzt nicht so spontan beantworten, aber ich habe den Drang, ich meine, ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie bi bin oder so. Absolut nicht bi. Definitiv nicht Ich bin eher so ein dominanter Typ, aber ich habe irgendwie den Drang, dass das ein Mann sein soll. Ich auf gar keinen Fall eine Frau. Okay, und hast du gerade gesagt, da muss die Frau sich unterordnen, wenn du das möchtest? Nein, ich das nicht. Das soll es ja nicht sein. Ja, aber du, Vera, du hättest lieber eine Frau. Ich habe so teilweise meine Erfahrung mit einer Frau gehabt in meinen jungen Jahren, ja. Ich habe denen das auch so, ey, soll man nicht mal Schatz mit einer Frau? Und er sagt so, nee, nein. Und dann sage ich, okay. Und das hat sich dann wirklich 10 Jahre entwickelt. Also ich rede hier wirklich von 10 Jahren. Und ich bin an einem Punkt gekommen und sage, okay. Okay, sag mal, Vera, ganz kleine, ganz persönliche Frage. Haben wir vielleicht ein klein bisschen über den Durst getrunken? Guck doch mal auf die Uhr. Natürlich. Natürlich, okay. Ja, ist ja auch alles okay, alles völlig in Ordnung. Wie stellst du dir das denn vor, Vera, was da passieren soll? Ich möchte meinem Mann gerne zuvorkommen und dem das gerne erfüllen. Mhm. Ne? Bin aber meiner eigens sehr eigen. Und derjenige halt, der dann dazu stoßt, muss dann so welche Kriterien erfüllen. Ja gut, der muss dir gefallen. Das ist so schwer. Mhm. Wir waren in so vielen Singerclubs und Partys und wirklich FKK und weiß ich nicht. Und wir waren irgendwie mal so die Exoten da drin. Und die waren irgendwie immer so eine Einheit für sich. Ja. Und man wurde... Ich möchte den Sahne was fragen, Vera. Muss der Mann für dich auch ein besonderes Aussehen haben? Muss der irgendwas Besonderes bieten, was du gerne hättest? Also ich bin maskulin. Natürlich will man auch so ein Ebenbild haben. Mhm. Ne? Und nicht daher irgendeinen, der von der Straße ist oder so. Mhm. Der sollte schon auch so dieses gleiche Bild haben. Mhm. Natürlich, auf jeden Fall. Nun ist das ja bei den Dreiern so, das lässt sich schlecht vermeiden, dass man dann Mann und Mann auch sich berührt. Es muss keine richtige sexuelle Aktion sein, aber es gibt schon dann auch Berührungen, vielleicht so. So vor Berührungsängste habe ich keine Angst. Das ist ja wirklich das kleinste Problem. Okay. Ne? Ne, also, wie gesagt, ich bin auch nicht bi oder so. Mhm. Aber davor hätte ich jetzt keine Angst. Nur halt eben so ein bisschen weltoffener Mensch. Und das ist schwer zu finden. So, jetzt haben wir das Problem, da sind zwei nette junge Menschen, Vera und Saar, die finden keinen dritten Mann. Ich bitte euch sehr herzlich nicht zu schreiben, zu mailen oder anzurufen, nach dem Motto, wir möchten gerne der Dritte sein. Das vermitteln wir natürlich nicht. Es muss ja mit dem Teufel zugehen, wenn ihr keinen findet. Das muss ja mit dem Teufel zugehen, wenn ihr keinen findet. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Also, ich kann euch keinen vermitteln, das ist euch klar. Nein. Wir wollen nur so darüber mal reden. Ich kann euch... Eine dritte Person, die einfach nur unparteiisch ist. Ja, ich kann euch nur ermutigen, das zu machen, wenn das in beiderseitigem Interesse ist und ihr seid schon ein langjähriges Paar, ist das sicher eine interessante Erfahrung und... Wir wollen diese Erfahrung. Ja, und da könnt ihr dann sicher auch nur von profitieren. Und ich wünsche euch, dass ihr jemanden findet. Und ich bin sicher, ihr werdet jemanden finden. Ihr müsst jetzt einfach nur noch ein bisschen baggern. Nein, sag uns, welchen Portal das kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich glaube, ihr seid pfiffig genug, das rauszukriegen. Ja, das sind wir ja schon im wahrsten Moment. Nur wir sind halt in dieser Sache ein bisschen wählerisch, weil es sind 17 Jahre. Man will jetzt nicht irgendeinen daherkommenden, das in die Mitte mit hineinnehmen. Wir können ja mal so verbleiben, wenn ihr fündig geworden seid, telefonieren wir nochmal und ihr erzählt uns allen, wie es denn war. Okay? Und ich finde dich total toll. Ach, das ist ja toll. Das ist schön, dass es dich gibt. Ich danke euch und dir sehr herzlich, wünsche euch gutes Gelingen beim Finden des dritten Mannes. Ja, ich berichte dir auf jeden Fall. Und dann sehr, sehr viel Spaß. Genau. Ja. So, ihr beiden Süßen, dann mal auf Wiedersehen und gute Nacht. Tschüss. Ja. Ciao. Hui. Wie findet ihr denn übrigens die Dschungelkönigin dieses Jahr? Habt ihr es gesehen? Ich habe es gesehen und war sehr erstaunt, weil ich eigentlich die ganze Zeit getippt hatte, dass es Jörn wird und nicht die Maren. Aber man schaut da nicht so rein. Wir haben 1.35 Uhr. Das ist eine gute Zeit, euch auf unser Thema hinzuweisen. Am Mittwoch, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema auf offener Straße. Und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr auf der Straße schon alles erlebt habt. Auf offener Straße schon alles erlebt habt. Zum Beispiel einen schweren Unfall. Oder seid ihr Opfer eines Verbrechens geworden? Vielleicht habt ihr einen Exhibitionisten gesehen oder seid selbst vielleicht einer. Oder vielleicht arbeitet ihr auf der Straße als Hure. Vielleicht seid ihr obdachlos. Vielleicht ist euch auf der Straße auch schon oftmals ein Stalker nachgestellt. Es gibt tausend Dinge, tausend auch schlimme Sachen, die auf der Straße passieren können. Wir hatten erst gestern einen furchtbaren Vorfall auf der A2, war das, glaube ich, wo ein schwerer Unfall stattgefunden hat. Und es fuhren mehrfach Dutzende von Autos vorbei, um die Schwerverletzten herum und machten noch Fotos und fuhren weiter. Ganz fürchterlicher Vorfall. Also auf offener Straße, was ist euch auf der offenen Straße, auf der Straße schon passiert? Meldet euch an, sehr gerne, über domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder auch während der Sendung an. So, jetzt geht's weiter mit Patrick und Patrick ist 25. Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, Domian. Hallo Patrick, um was geht's bei dir? Es geht um meine Ex-Freundin, die sich nicht um unsere gemeinsame Tochter kümmert. Die sich nicht kümmert? Genau. Aha. Wie alt ist die Tochter? Die ist jetzt seit dem 1.1. 3 Jahre alt. 3 Jahre. Und wie lange seid ihr getrennt? Seit ungefähr 1,5 Jahren. Warum seid ihr getrennt? Sie ist mir fremdgegangen mit ihrem Ex-Freund. Mhm. Und das war dann gleich das Ende? Ja, sie ist, ich denke mal, öfter schon fremdgegangen mit ihrem Ex-Freund in der Zeit. Sie ist, ja, wie soll ich sagen, wochenlang bei ihrem Ex-Freund gewesen. Wochenlang? Auch über Nacht und kam halt morgens wieder. Wochenlang? Da gab es ja das Kind schon. Ja, das wurde 2012 geboren. Das war ein kleines Kind und dann war sie wochenlang weg. Wer hat sich um das Kind in der Zeit gekümmert? Ich habe mich dann um die Kleine gekümmert. Musstest du nicht arbeiten? Ich hatte morgen Schule. Aha. Gut, du hast Schule. Wo war die Kleine dann? Sie war bei ihrer Mutter. Also die war dann morgens in der Wohnung bei uns. Wer jetzt? Deine Freundin? Ja. Ach, die kam dann doch. Ich dachte, die wäre wochenlang weg gewesen bei dem Ex-Freund. Nee, sie kam morgens immer wieder. Mhm. War über Nacht weg. So, das hast du wochenlang mitgemacht. Ja. Wusstest du, wo sie da in der Nacht war? Ja, das wusste ich. Das hat sie mir dann auch gesagt. Und ich habe es dann noch mitgemacht, weil ich dachte, ja, das ändert sich auch bald wieder, aber hat sich nicht geändert. Mhm. Wer hat denn dann wen verlassen? Ich habe sie verlassen. Und habe dann unsere Tochter mitgenommen. Hast du das Sorgerecht? Nee, wir haben das geteilte Sorgerecht. Mhm. Beschreib doch mal die Situation, wie sie jetzt im Moment abläuft und ist. Ich bin seit vorletztes Jahr September bin ich nach Hamburg gezogen wieder. Mhm. Dann habe ich bei meinen Eltern gewohnt, eine Zeit lang. Und jetzt wohne ich in einem betreuten Wohnen für psychisch Kranke. Mhm. Und meine Tochter wohnt bei meinen Eltern. Bei deinen Eltern? Genau. Mhm. Warum bist du in einer betreuten Wohngruppe für psychisch Kranke? Bei mir wird Borderline festgestellt mit 18. Mhm. und habe auch mehrere Aufenthalte hinter mir in der Klinik. Mhm. Und ja, dass ich dann wieder ins Leben reinkomme, Arbeit finde, auch Unterstützung habe. Mhm. Das heißt, du könntest im Moment gar nicht alleine einen kleinen Haushalt schmeißen. Genau. Ja. So sieht's aus. Jetzt lebt deine Tochter nicht bei dir und sie lebt nicht bei ihrer Mutter, sondern bei Oma und Opa sozusagen. Ja. Genau. Beschreib doch mal das Verhalten, das jetzige Verhalten deiner Ex-Freundin dem Kind gegenüber. Wie soll ich das beschreiben? Naja, ruft sie mal an, kommt sie vielleicht doch mal zu Besuch. Also, hat sie Interesse an dem Kind? Interesse, will ich sagen, nein. Das hat ziemlich schnell abgebaut. Wie oft sieht sie das Kind denn? Seit dem letzten Jahr im Sommer gar nicht mehr. Wie weit wohnen deine Eltern und deine Ex auseinander? Eine Entfernung von Hamburg, Lübeck. Na gut, das ist nicht so weit. Nee, das ist nicht so weit. Ja. Ah, also so lange hat sie jetzt die Kleine nicht besucht? Nein. Auch keinen Anruf an ihrem Geburtstag. Mal angerufen, wie es ihr geht, auch nicht. Auf Anrufe, Nachrichten reagiert sie auch nicht. Da blockt sie komplett ab. Mhm. Weißt du denn, wie sie im Moment lebt? Das weiß ich gar nicht. Also sie hat eine Zeit lang bei ihren Ex gewohnt. Mhm. Das weiß ich durch ihre Mutter. Mhm. Und seit kurzem wohnt sie wieder in einer gemeinsamen Wohnung, wo wir halt zusammen gewohnt haben, mit ihrem Ex-Freund. Mhm. Habe ich auch nur zufällig rausgefunden. Du sprichst mit ihr auch gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Ich habe monatelang versucht, irgendwie Kontakt aufzubauen zu ihr, aber den hat sie komplett abgeblockt. Nun ist euer Kind 3 Jahre alt. Ja. Hat die Kleine überhaupt noch eine richtige Erinnerung an ihre Mama? Schon, die fragt ständig nach ihr. Mhm. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich sagen soll. Was habt ihr denn bisher gesagt? Dass sie halt arbeiten muss oder im Urlaub ist, sowas in der Richtung. Mhm. Was ist denn jetzt dein Wunsch? Was wäre für dich eine gute Lösung? Eine Art Rat, auf jeden Fall. Bitte? Eine dritte Meinung. So, Familie und Freunde kennen die Situation und Außenstehender kennen das halt nicht. Wie meinst du eine dritte Meinung? Du möchtest eine dritte Meinung zu was haben? Wie ich das jetzt weiter handhaben soll, weiter anrufen, Nachrichten schreiben oder halt komplett abbrechen soll. Ach so, verstehe. Mhm. Sie hat sich seit Sommer letzten Jahres überhaupt nicht mehr um das Kind gekümmert, sagst du, weder angerufen noch besucht. Wann hast du das letzte Mal mit ihr gesprochen? Das war letztes Jahr auch im Sommer. Mhm. Da war die kurz zu Besuch und seitdem gar nicht mehr. Die war zu Besuch bei dir? Genau, bei meinen Eltern. Und wie war da die Stimmung? Ich fand das eigentlich recht positiv und habe auch gehofft, dass sich das auch irgendwie noch ändert, die Situation. Aber gar nicht. Also wie ist man denn dann verblieben, als man sich dann getrennt hat? Dass sie unsere Tochter alle zwei Wochen nimmt. Mhm. Und das hat auch relativ gut geklappt. Und dann, das ist ja im Sommer, war die für 10 Tage bei ihr. Mhm. Dann hat sie auch wiedergebracht, haben ganz normal geredet und auch abgemacht, dass ich sie anrufe wegen unserer Tochter. Ja. Aber lange hat es dann ja eben nicht geklappt. Nee. Wie war das? Warum hat es dann nicht weitergeklappt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum und weshalb sie jetzt da das alles ignoriert. Wie viel Mal hast du denn seitdem versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen? Verdammt oft. Also mindestens 100, 200 Mal hochgerechnet. Also in Form von SMS? Auch. Mails? Und und Anrufen. Aber seitdem ist die Mailbox. Achso. Bemühen deine Eltern sich denn auch, mit ihr in Kontakt zu kommen? Gar nicht mehr. Die haben die Schnauze voll von ihr. Was sagen denn deine Eltern, wie es weitergehen soll? Wir wollen jetzt versuchen, das alleinige Sorgerecht zu beantragen. Mhm. Und wenn sie möchte, kann sie gern die Kleine sehen. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Wenn nicht, dann nicht. Genau. Wäre das für dich eine gute Lösung? Auf jeden Fall. Ja. Zum Beispiel jetzt, wenn was mit der Kleinen irgendwie ist, müssen ja beide Eltern erreichbar sein. Mhm. Und das läuft momentan überhaupt ja nicht. Ja, ja. Und deine Eltern sind so fit und engagiert und jung noch? Ja, die lieben die Kleine abgöttisch. Die könnten das stemmen, das Ganze. Genau, ja. Mhm. Ist deine Ex-Partnerin psychisch krank? Ja, ist sie. Was hat sie? Das weiß ich nicht so genau. Sie hat mal erwähnt, dass sie auch psychische Probleme hat. Das hat man auch in der Schwangerschaft gemerkt. Auch nach der Schwangerschaft diese Wochendepression. Mhm. Und konnte nicht so wirklich viel anfangen mit der Kleinen. Wie lange warst du eigentlich mit ihr zusammen? 2 Jahre war ich mit ihr zusammen. Mhm. Aber was genau für eine seelische Erkrankung da vorliegt, das weißt du nicht. Nee, das weiß ich nicht. Da ist auch nichts diagnostiziert oder dass sie beim Arzt war. Ist mir nichts bekannt. Mhm. Also Patrick, so wie du das gerade schilderst, finde ich die Lösung natürlich am allerbesten, die du selbst gerade vorgestellt hast. Nämlich, dass deine Eltern das Sorgerecht bekommen. Da ist das Kind in guten Händen, da hat das Kind ein richtiges Zuhause. Und ich würde an deiner Stelle, nach dem, was du mir jetzt gerade geschildert hast, auch mich überhaupt nicht mehr bei ihr melden. Du läufst ja eh gegen Wände und wenn sie als Mutter, als junge Mutter nicht so viel Herz hat in sich, sich um ihre Tochter zu kümmern, dann sagt das ja schon sehr viel über die Frau aus. Ja. Und wenn da so eine Lösung gefunden wird, wie du es gerade beschrieben hast, dass sie, wenn sie irgendwann vielleicht doch zur Besinnung kommt, auch Kontakt zu dem Kind haben möchte, dass sie den Kontakt natürlich haben darf, dass aber im Prinzip alles bei deinen Eltern liegt. Das finde ich eine gute Lösung. Finde ich auch. Wie ist denn da so wie stehen die juristischen Chancen, dass deine Eltern das Sorgerecht bekommen? Die stehen ziemlich gut. Mhm. Aufgrund, dass sie halt in der Schulzeit hat sie bis maximal 14 Uhr immer geschlafen. Mhm. Und die Kleine war halt in ihrem Zimmer, hat geschrien, hatte Hunger, Windel voll halt. Also sie hat das Kind vernachlässigt. Ja, so ziemlich. Mhm. Ihre Ausrede war natürlich, ja, mein Weg hat nicht funktioniert, aber das habe ich ihr nicht so abgekauft. Also Patrick, die dritte Meinung wäre, das ist jetzt so meine Meinung, wie gesagt, lass die Finger von der Frau. Auf jeden Fall, ja. Kümmere dich gar nicht mehr um die. Sieh zu, dass deine Eltern das Sorgerecht bekommen, setz da deine Kraft rein und dann sollen die Dinge sich erstmal entwickeln. So mache ich das auf jeden Fall. So, und dir wünsche ich natürlich auch gute Besserung und dass du auch wieder richtig auf die Beine kommst und dann auch dein Leben alleine stemmen wirst können und entsprechend dann auch mehr für deine Tochter da sein kannst. Ja, das ist super. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne, Patrick. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Ciao. 51 haben wir gleich. Hier ist Eva. Eva ist 53. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass das Team so furchtbar nett war gerade zu mir. Das freut mich. Ja. Das ist auch ein nettes Team. Ja, super. Ja. Liebe Eva, um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich 53 Jahre bin und einen Mann habe, der 15 Jahre älter ist als ich. Mhm. Und schon seit vielen Jahren keinen Sex mehr haben, weil mein Mann nicht mehr kann. Ist er krank? Ja, also er nimmt viele Blutdrucktabletten, also das funktioniert alles nicht mehr. Und ich hatte ihn damals viele Jahre gebeten, dagegen was zu tun. Und dann ist das halt alles eingeschlafen. Also ich habe ja meine Gefühle niedergeschwiegen, viele Jahre. Mhm. Und habe dann letztes Jahr den Entschluss gefasst, mir ein Verhältnis zu suchen. Mhm. Nochmal vorab die Frage, wie viele Jahre hattest du keinen Sex mit deinem Mann mehr? 5 Jahre. 5 Jahre. So, das hast du dir voriges Jahr ein Verhältnis gesucht. Ja, genau. Geheim natürlich. Geheim, ja. Mhm. Geheim, weil es sollte ein Sexverhältnis sein. Und das Verhältnis läuft immer noch? Nein. Nein. Das ist das, nein. Ich habe das heute beendet. Heute? Ja, und habe, ja, obwohl wir uns beide super gut verstanden haben, habe den schönsten Sex gab meines Lebens, muss ich sagen. Mhm. Und auch einen wunderbaren Menschen getroffen. Also man denkt ja nicht, dass man dann auch noch einen wunderbaren Menschen dabei trifft. Wie hast du denn den wunderbaren Menschen kennengelernt? Ich habe eine Anderungsauf. Ah, so ja. Einfach ging es dann. Ja, so einfach. Mhm. Obwohl, da haben sich viele andere auch gemeldet, aber ja. Wie alt war der Knabe? Der ist so genauso alt wie ich. Das ist so alt wie du. Mhm. Ja, und der lebt auch in einer Beziehung, aber der lebt nicht zusammen, sondern hat eine Freundin. Das mir erzählt. Wie oft hast du ihn denn getroffen? Wie oft habt ihr euch getroffen? Erst 5 Mal. Ach, erst 5 Mal? Mhm. In der ganzen Zeit nur 5 Mal? Ja, also in der ganzen Zeit, das war Ende des Jahres, hatte ich die Annonce aufgegeben. Unser erstes Treffen war am 2.1. Ach so. Und ja, und ich muss sagen, es hat anscheinend bei uns beiden furchtbar eingeschlagen, mit dem Sex und aber auch mit Gefühlen. Und ja. Das klingt doch eigentlich gut. Ja, und warum ist jetzt Schluss? Weil ich ihm ich habe ihm ganz tiefe Gefühle, die ich habe, auch geschrieben und ihm das deutlich gemacht, wie ich empfinde. Und er mir immer gesagt hat, du kannst mir alles schreiben und du schreibst mir wunderschöne Sachen, ja. Mhm. Und hat das auch genossen. Das ist ja die eine Sache, wenn er das genießt. Du kannst ihm wunderschöne Sachen schreiben. Schreibt er dir dann auch wunderschöne Sachen zu? Ah. Da liegt der Hase im Pfeffer. Also er sagt, wie wunderschön das ist. Er genießt das sehr. Und hat mir, sag ich mal, durch viele andere Dinge zum Ausdruck gebracht, dass er zu mir sagt, mein Schatz. Ja, aber im Klartext, der hat das auch so mit dir genossen. Mhm. Aber der ist herzensmäßig nicht so berührt wie du. Ja, das kann ich jetzt nicht so sagen. Also wir haben uns ja heute dann nochmal getroffen und als ich hingefahren bin, wusste ich nicht, dass ich Schluss mache. Ja, aber warum hast du Schluss gemacht? Weil ich ihm, wir sind uns so nahe gekommen, dass ich halt gesagt habe, also dass mir das nicht reicht. Achso, du möchtest nicht nur eine Affäre mit ihm haben, sondern wenn, dann möchtest du... Ich will ihn ganz. Du willst ihn ganz. Das heißt, du würdest deinen Mann dafür verlassen. Ja, und das habe ich mir halt vorgenommen für morgen. Das weiß mein Mann nicht. Dass ich morgen sage, dass ich gehe. Ja. Ach, du hast dir. Das ist ja Wahnsinn. Du hast dir für morgen vorgenommen, deinen Mann zu verlassen und hast dich heute von deinem Geliebten quasi getrennt. Ja. Mhm. Und ich merke auch, wie schwer das ist. Halt, ich muss noch fragen. Hast du denn dem Geliebten gesagt, ich würde am liebsten mit dir ganz und gar zusammen sein? Ich habe zu ihm gesagt, ich möchte mehr. Und was hat er darauf geantwortet? Ich weiß. Ja, sehr gut. Mehr hat er nicht gesagt? Nein. Ich weiß es, hat er gesagt. Er hat gesagt, ich weiß. Und dann hat er gesagt, weil ich gesagt habe, ja, er hat mehrmals versucht, mir die Kurve zu geben, frag deinen Mann doch mal, ob er sich nicht ändern kann, ob da nicht noch ein bisschen mehr kommt. Also er ist eigentlich ein sehr gefühlvoller Mensch. Moment, er hat gesagt, du sollst deinen Mann fragen, ob dann, das heißt, er will versuchen, eure Beziehung wieder zu kitten? Ja. Mhm. Klingt nicht gut. Dann hast du Schluss gemacht und dann hat er das so hingenommen? Nein, eigentlich ja hingenommen. Also er hatte viele Tränen in den Augen und hat immer wieder so ein bisschen versucht, mir nahe zu sein und hat wohl gehofft, dass ich sage, dass das ich das doch nicht so will, ja? Mhm. Also, dass das Verhältnis doch weitergeht, ne? Also, es tut ihm schon sehr weh. Ich soll mich melden, wenn es weitergeht mit mir. Hat er denn mal ein bisschen was über seine Beziehung dir erzählt? Nein. Du weißt, du tappst da völlig im Dunkeln. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch ein komisches Gefühl. Ich muss ja erstmal spontan was sagen, Eva. Ja. Ich habe großen Respekt vor dir. Du hast ja jetzt was Irres erlebt, wenn auch nur ein paar Wochen. Ja, aber das Schönste, was ich hier erlebt habe. Ja. Und ziehst daraus den Schluss, obwohl du vielleicht diesen anderen Mann nie kriegen wirst, ziehst daraus die Konsequenz, deinen jetzigen Mann zu verlassen. Das finde ich sehr, sehr geradlinig, muss ich dir sagen. Ja, sowas sagen wir Menschen öfter, aber ich leide darunter. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das würde ich an deiner Stelle auch. Da bricht ja alles zusammen im Moment. Ja. Hattest du ein schlechtes Gewissen deinem Mann gegenüber? Nein. Nein? Gar nicht, weil mir das gefehlt hat. Wie ist denn überhaupt, abgesehen von der fehlenden Sexualität, euer Verhältnis? Ich sag mal, ich habe mich, glaube ich, in den vielen Jahren, 26 Jahren, Ehejahren, habe ich mich ja mit vielem auch arrangiert, ja. Mhm. Dass manche Dinge halt nicht so sind, dass wir uns viel gestritten haben, dass ich immer gesagt habe, ich möchte so nicht alt werden mit dir, mit so viel Streit und. Oh, Eva, umso toller, dass du jetzt mit 53, das ist noch ein gutes Alter, ist das, dass du da einen Schnitt machst. Wenn auch alles jetzt erstmal schwierig ist, man weiß überhaupt nicht, wie das mit dem Geliebten weitergeht. Auf jeden Fall ist es ein guter Schnitt. Könnte ich Stein und Bein wetten, dass es so ist? Ja. Ja. Das fehlt mir so, dieser Gedanke, dass es gut wird. Es ist super gut. Weil du hast offensichtlich ein Leben im Unglücklichsein gelebt. Zumindest in einer Bedrückung, sagen wir so. Ja, und mir tut das aber so leid für meinen Mann. Was glaubst du, wie er reagieren wird morgen? Also ich glaube, dass er sagt, bist du verrückt geworden. So. Also ich weiß, dass ich morgen eine Woche zu einer Freundin ziehe. Das weiß ich schon. Hast du alles organisiert schon? Ja. Boah, hast du Nerven? Aber es tut so weh. Ja. Auf beiden Seiten. Ja. Weil es mir auch für ihn, für meinen Mann leid tut. Sicher, ihr habt ja eine so lange gemeinsame Vergangenheit. Ja. Ihr habt eure Leben zusammengeführt über einen so langen Zeitraum. Ja. Aber der Gedanke, ich habe so ein kleines bisschen, habe ich so den Gedanken, wenn ich das regle, könnte es vielleicht mit diesem anderen Menschen was werden. So ein bisschen habe ich das, ne? Aber du musst dir auch im Klaren sein, es kann sein, dass es nicht funktioniert. Ja. Du darfst dich an diese Hoffnung nicht festklammern. Ja. Also diese Trennung von deinem Mann muss eigentlich losgelöst sein von der Hoffnung, dass das was werden könnte. Ja. Ich verstehe die Trennung von deinem Mann so, dass sie Resultat ist deiner Gefühle der letzten Wochen. Genau. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Ja, weil ich da so viel Schönes erlebt habe auch. Der ist so ein Mensch, der so mitfühlt auch mit anderen Menschen. Mhm. Ja, also ja, eigentlich sagt, auf das Unglück deines Mannes kann ich nicht mein Glück aufbauen, ne? Oder so, ne? Und finde trotzdem so ein bisschen unfair von ihm, dass er mich ja hat glauben lassen, vielleicht, dass ja, er sagt auch zu mir, du bist ein besonderer Mensch, du bist so toll, eine tolle Frau. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen unfair war, mich so zu locken. Ja, das denkt man immer hinterher. Das kann natürlich sein, dass es unfair war, aber man weiß ja überhaupt nicht, in welcher Verstrickung er wiederum lebt, weil er dir das nicht erzählt hat. Ja, das stimmt. Ach, Eva, wir müssen Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ja. Aber ich habe dir so meine spontane Meinung gesagt. Ja, ich finde es gut, was du machst und ich weiß, dass es schwer werden wird. Aber zieh es durch und ich bin sicher, irgendwann wirst du sagen, das war sehr richtig so. Ja. Alles Gute von Herzen. Dankeschön, Domian. Tschüss. Ciao. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Die erste Sendung dieser Woche in der Technik macht ihn Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao.